I think this will just be part two from this morning. Da gibt's so viele Sachen. Ich denke, das wird einfach Teil 2 sein zu heute früh. And Teil we're going to see a video clip in just a moment. In einem Moment werdet ihr ein Video sehen. When you find your passion, wenn du deine Leidenschaft gefunden hast, you are willing to do this if no one ever recognizes you or if no one ever pays you. Du bist dann bereit, das zu machen, egal ob dir da jemand Anerkennung schenkt oder vielleicht dich dafür bezahlt. Because the first characteristic of finding your passion is enthusiasm. Dann das erste Merkmal davon, deine Leidenschaft gefunden zu haben, ist einfach Enthusiasmus, Begeisterung. I would do what I'm doing if no one ever paid me. Ich würde auch das tun, was ich hier tue, auch wenn mich niemand bezahlt. Because I did it for years. Weil ich habe es so für Jahre getan. When no one ever paid me. Niemand hat mich bezahlt. No one ever supported me. Niemand hat mich unterstützt. I would drive for hours to do what I'm doing. Ich bin stundenlang gefahren, um das tun zu können, was ich tue. My Tuesday night Bible study in the States when I was 22 years old. Meine Dienstagabend Bibelrunde in den Vereinigten Staaten, als ich 22 Jahre alt war. Was the highlight of my week. Es war einfach der Höhepunkt meiner Woche. And when we moved to New Jersey. Und als wir dann nach New Jersey zogen. Before we came to Vienna. Bevor wir nach Wien kamen. I traveled for a number of months, 3 hours one way, just to do my Bible study. Bin ich da für einige Monate 3 Stunden da gefahren, um nur meine Bibelrunde zu machen. I came home 1:30 in the morning and went to work the next day. Ich bin um 1:30 nach Hause gekommen in der Früh und habe auch am nächsten Tag gleich wieder gearbeitet. Because it was my passion. Es war einfach meine Leidenschaft. Because it was God's purpose for my life. Denn es war Gottes Zweck, seine Absicht für mein Leben. In Psalm 37, verse 4. Psalm 37, Vers 4. It says that God will give you the desires of your heart. Gott wird dir den Herzenswunsch erfüllen oder geben. And it doesn't mean that he will fulfill your desires. Und das bedeutet nicht, dass jetzt deinen Wünsche erfüllt. It means that he will fill your heart with his passion. Vielmehr wird es sein, dass dein Herz mit seinem Verlangen, mit seinem Wunsch erfüllen wird. That goes along with his eternal purpose. Der einfach in Einklang ist mit seinem ewigen Zweck. Is the reason he created us. Und das ist der Grund, warum uns geschaffen hat. It's like a bird that flies, right? Ist wie ein Vogel, der fliegt. Like the story of the ugly duckling. Das ist die Geschichte von dem hässlichen Entlein. Who actually was a swan. Dass eigentlich vielmehr ein Schwan war. And thought he was a duck. Und dachte, ich bin ein Ente. Because somehow he got disoriented. Irgendwie war desorientiert. And all the ducks always laughed at him because he was like so out of place. Die Enten haben ihn immer ausgelacht, weil da irgendwie missplatziert war. That's another story. Eine andere Geschichte. Okay, I'm going to show you a video now. Jetzt gibt es ein Video. This occurs in the 1924 Olympics. Das geschah 1924 bei der Olympiade. It is a believer. Und es ist ein Gläubiger. This person has a conflict. Diese Person steht in einem inneren Konflikt. Because he has a not with himself, but with another person. Mit einer anderen Person eigentlich viel mehr. Because he knows that his purpose is to go to China as a missionary. Er weiß, dass sein Zweck für sein Leben ist, nach China zu gehen, um dort Missionar zu werden. With his younger sister. Und der Konflikt besteht mit seiner jüngeren Schwester. And his sister says to him. Und seine Schwester sagt zu ihm. See, because he's a runner. Weil ein Läufer ist. And they get into this conflict, and she says, "All you think about is running, running, running, running." Sie haben diesen Konflikt, und sie sagt zu ihm, bitte schön, alles, woran du nur denkst, ist laufen, laufen, laufen. Was ist los? And he finally says to her, "Okay, look." Und sie sagt zu ihm schließlich, schau. I know that God's purpose for me is to go to China. Er sagt es zu ihr. Ich weiß, dass Gottes Absicht für mich die ist, nach China zu gehen. And then she's so happy. Und sie ist glücklich. But then he says, dann sagt er aber, but he has also made me fast. Aber er hat mich auch schnell gemacht. And when I run, und wenn ich laufe, I feel his pleasure. Dann empfinde ich einfach Gottes Vergnügen. See, that's your passion. Das ist deine Leidenschaft. Because the second characteristic is, denn das zweite Merkmal ist, that you are effective. Dass du wirklich wirksam bist. Because God enables you to do your passion. Weil Gott dich ja befähigt, deine Leidenschaft auszuüben. Your passion is a blessing to others because you do it so effectively. Deine Leidenschaft ist ein Segen für andere, weil du es so hochwirksam einfach vollziehst. This is Eric Little. Da gibt es noch ein paar Bilder hier. Schaut mal, das ist der echte Eric Little. He was from Scotland. Er kommt aus Schottland. And he would run the 100 meter. Normalerweise war er ein Sprinter, ein 100-Meter-Läufer. Aber am Sonntag war dann das Rennen für ihn angesetzt, aber er sagt, na, am Sonntag werde ich nicht laufen. So, switched races and he ran the 400. So wurden die Rennen getauscht und er lief dann in die 400 Meter. And glorified God. Und hat damit Gott verherrlicht. He died at 43 years old in a Japanese prison camp in China. Er starb im Alter von 43 Jahren in einem japanischen Gefangenenlager in China. And the last words that he wrote to his wife. Und die letzten Worte, die er seiner Frau schrieb, waren die: It's complete surrender. Es ist eine völlige Hingabe. And he was giving his food away in the prison camp. Er gab alles weg, er gab sein Essen weg da im Gefangenenlager. For people who were more sick than he was. Für andere Menschen, die noch kranker waren und schwächer waren als er. I want to continue with this thought from this morning. Ich möchte gerne weitermachen mit diesem Gedanken von heute früh. About being an out-of-the-box believer. Einfach ein Gläubiger zu sein, der aus seiner Box heraustritt. You're not going to find your passion nor your purpose. Ihr werdet weder eure Leidenschaft noch euren Zweck finden inside of a box. Innerhalb einer Schachtel, einer Kiste. God is the most passionate person we could ever imagine. Gott ist die leidenschaftlichste Person, die wir uns nur vorstellen können. Create a universe. Er hat ein Universum geschaffen. And God makes galaxies that are beyond counting. Gott hat Galaxien gemacht, die jenseits überhaupt des Zählvermögens sind. Whatever God does, he does with a passion. Was auch immer Gott tut, er macht es mit ganzer Leidenschaft. For God so passionately loved the world that he sent his son. Gott hat mit einer solchen Leidenschaft die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte. So when God puts a passion in our heart, wenn also Gott eine Leidenschaft in sein Herz hineinlegt, the only way we're going to fulfill it is if we're free. Die einzige Möglichkeit, dass wir dies erfüllen können, ist, wenn wir wirklich frei sind. That's why Jesus said in John 8. So sagte Jesus in Johannes Kapitel 8. If you continue in my word, wenn ihr fortfahrt in meinem Wort, you will know the truth, dann werdet ihr die Wahrheit kennen. And the truth will set you free. Und die Wahrheit wird euch frei machen. I would encourage you this summer. Ich möchte euch ermutigen diesen Sommer. Take one of the four gospels and make it your own. Nehmt eines der vier Evangelien für euch vor und macht es zu eurem eigenen. Study the life of Jesus. Studiert das Leben Jesu. And you will see that Jesus was totally out of the box. Und ihr könnt sehen, dass Jesus da überhaupt keine Schachtel hineinpasste. And that means that Jesus was willing to do whatever it takes. Jesus war bereit, immer das zu tun, was auch immer es gerade kostete. Jesus would not be limited by religious constructs. Jesus würde sich nicht beschränken lassen durch religiöse Konstrukte. He was free. Er war frei. Because he lived according to the word in a relationship to his father. Denn er lebte gemäß des Wortes aus einer Beziehung heraus mit dem Vater. I talked a lot this morning about not being weird. Ich habe heute früh sehr viel darüber gesprochen, nicht so seltsam zu sein. Christians are so weird sometimes. So Christen weird. Sind oftmals so seltsam. Jesus was the coolest person who ever lived. Jesus war die coolste Person, die je gelebt hat. I mean, he Jesus wore a mantle. Jesus trug einen Mantel, eine Robe. That the Roman soldiers would not tear. They gambled for it. Die römischen Soldaten würden es nicht zerreißen wollen. Sie würden darum spielen. He was the kind of person you wanted to be with. Er war die Art von Person, wo du einfach gerne mit ihm zusammen sein wolltest. The people who crucified him. Die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Were people who were defending a box. Das waren Menschen, das waren Leute, die einfach ihre Box verteidigt haben, ihre Schachtel. Those were his enemies. Das waren seine Feinde. They were jealous of him. Sie waren eifersüchtig auf ihn. They hated him because he was destroying their boxes. Sie hassten ihn, weil er ihre Boxen, ihre Kisten da zerstörte. Because their boxes were prisons for other people. Denn ihre Schachteln da, das waren Gefängnisse für andere Leute. And Jesus came to set us free. Und Jesus kam, um uns davon freizusetzen. What do you think of the Gospel of Matthew? Was denkt ihr da über das Matthäus-Evangelium? Where Jesus is the righteous king. Wo Jesus der gerechte König ist. Mark. Markus. Where Jesus is the humble servant. Markus, der demütige Diener. Luke. Lukas. Where Jesus is the faithful friend. Wo der treue Freund ist. And John. Und Johannes. Where Jesus is. Wo Jesus der. His father's son. Der Sohn des Vaters ist. His father's son. Der Sohn des Vaters. We'll come back to that in a moment because it means so much. Darauf kommen wir zurück, weil das so viel bedeutet. And as a righteous king, Jesus came to destroy the box of self-righteousness. Als gerechter König kam Jesus, um diese Kiste, diese Schachtel der Selbstgerechtigkeit zu zerstören. Christians are oftentimes the most self-righteous people on the planet. Christen sind oftmals die selbstgerechteten Personen auf dem Planeten hier. Because we grew up in a Christian home. Zum Beispiel, vielleicht sind wir in einem christlichen Heim aufgewachsen. The religious leaders of Jesus' day were the most self-righteous people. Die religiösen Führer der damaligen Zeit waren die selbstgerechtesten Leute. On the planet. Die man irgendwie auf der Erde finden konnte. They just thought they did everything right. Sie dachten einfach, dass sie alles richtig machen. And Jesus comes down. Und Jesus kommt herab. And in Matthew 5, 6 and 7. In Matthäus Kapitel 5, 6 und 7. Begins to preach. Fängt an zu predigen. And he's preaching at them. Und er predigt gegen sie. He says, you think you're so righteous. Ihr denkt, ihr seid so gerecht. You don't commit adultery, you don't murder, you don't do anything wrong, do you? Ihr begeht keinen Ehebruch, ihr bringt niemanden um. Ihr seid so gerecht, hä? Well, I say, ich sage euch, if you even thought it, wenn ihr es nur gedacht habt, you've done it. Dann habt es getan. And I'm sure all the normal people like us were just applauding. Und denke, so die ganz normalen Leute würden dann sagen, ja, ja, bravo. Ja, I wanted to say that my whole life. Ja, das hätte ich den ganzen Leben schon sagen wollen. Self-righteous Pharisees. Selbstgerechte Pharisäer. Thank you. Danke. And the people loved him. Und Leute liebten ihn. They just loved him. Sie liebten ihn. Because he was tearing down self-righteousness. Weil er einfach die Selbstgerechtigkeit einfach niedergerissen hat. Because righteousness comes by faith. Weil ja Gerechtigkeit aus dem Glauben kommt. In him. Aus Glauben an ihn. But what do Christians do? Aber was machen die Christen? Instead of agreeing with him, anstatt dass wir einfach da mit ihm übereinstimmen, they make even a higher standard. Richten sie einen noch höheren Maßstab auf. I don't even think the thought. Na, diesen Gedanken, den denke ich ja nicht einmal. I don't call someone a fool. Ich würde nie drauf kommen, jemanden einen Narr zu nennen. Looked at a woman. Habe noch nie auf eine Frau geschaut. And they think that Jesus was raising the standard so they could live it. Die dachten, ja, Jesus, der hebt nur den Maßstab, dass wir danach jetzt leben. So. Of course, that's guidelines. Of course. Natürlich sind das Richtlinien. But it wasn't something that we could attain to on our own without him. Aber das wäre etwas, wo wir doch nie hinkommen würden. Ohne ihn. He was raising the standard. Er hat diesen Maßstab einfach so erhoben. So that my heart would become depressed. Auf dass mein Herz darin einfach total deprimiert wird. And say, then how can anyone be saved? Wie kann da irgendjemand gerettet werden? How can anybody be righteous? Oder gerecht werden? Right. Ja, genau. Through him. Durch ihn. You've got to receive the gift of righteousness. That's the point. Das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen. Das ist der Punkt. In Matthew, he's the King of Kings. In Matthäus ist er König der Könige. And he is ripping down all these constructs of human righteousness. Und er reißt einfach all diese Konstrukte der menschlichen Gerechtigkeit nieder. Because people, we become so righteous, wir werden so gerecht, that we become self-righteous. Dass wir selbstgerecht werden. And it becomes a box. Und so wird es zu einer Schachtel. And God's calling is not in that box. Und die Berufung ist nicht in dieser Schachtel. God's passion is not in that box. Gottes Leidenschaft ist nicht in dieser Kiste. You will never find God's passion as a self-righteous person. Wir werden nie Gottes Leidenschaft entdecken als eine selbstgerechte Person. In the Gospel of Mark, Jesus is the humble servant. Im Markus-Evangelium ist Jesus der demütige Diener. King of kings, servant of all. König der Könige, Diener der Diener. The friend of sinners. Freund der Sünder. The son of God. Sohn Gottes. This is who Jesus was. Das ist, wer Jesus war. This is a perfect representation of the character of God. Das ist eine vollkommene Widerspiegelung des Charakters Gottes. But we become so important in our own eyes. Aber wir werden so wichtig in unseren eigenen Augen. That we become self-centered. Dass wir da nur so auf uns selbst ausgerichtet werden. But if you read the Gospels, aber wenn wir die Evangelien lesen, Jesus is this humble servant. Jesus ist dieser demütige Diener. Entschuldigung. He is a sovereign king. Er ist ein souveräner König. He created the universe. Er hat das Universum geschaffen. He is so in control. Er hat die Dinge so unter Kontrolle. Psalm 119, verse 91. Psalm 119, Vers 91. Says that everything brings about his plan. Dass alles, wirklich alles, einfach seinem Plan dient und ihn zustande bringt. Romans 8, 28, that all, he is working all things to the good. Römer 8, 28, er wirkt alle Dinge zusammen zum Guten. For those who love him. Für die, die ihn lieben. In the Gospel of Luke. Im Lukas-Evangelium. Jesus is a faithful friend. Ist Jesus ein treuer Freund. And this has been so on my heart. Und es liegt so sehr auf meinem Herzen. We got to be the friend of normal people. Wir müssen Freunde sein von ganz normalen Menschen. We don't even. It says in Luke 7:34. Es heißt in Lukas Kapitel 7, that, Vers 47. That they said he is the friend of sinners. Er ist der Freund von Sündern. So we say, I want to be the friend of sinners. Dann sagen wir wollen Freunde von Sündern sein. Why don't we just say, I want to be the friend of people? Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, ich möchte einfach der Freund von anderen Menschen sein? Just the friend of people. Ein Freund von anderen Leuten. But you know what happens? Ja, wisst ihr, was geschieht? We get so holy. Wir werden so heilig. That we get isolated. Dass wir uns isolieren. And it's us on the inside and them on the outside. Und da sind wir. Wir sind da so drinnen und da sind die da draußen. Have you ever been with a believer and then you see some like gay parade? War das schon mal mit Gläubigen zusammen und dann zieht da vielleicht so die homosexuellen Parade vorbei? And then the person starts looking down and like, oh, die Person look at them, all the gay, schaut zu betreten and irgendwie runter. Und, schau mal, nicht schauen, schau mal die da. Do you think Jesus would do that? He wouldn't do that. Jesus hätte das nicht getan. He would not do that. Hätte das nicht getan. He would be their friend. Er wäre ihr Freund. Jesus would be their friend. Jesus wäre ihr Freund. We got to get this out of our hearts. Wir müssen es einfach aus dem Herzen herausbringen. We got to get out of that box. Wir müssen da heraussteigen aus dieser Kiste. I want to be an out of the box church. Ich möchte eine Gemeinde sein, die einfach außerhalb der Schachtel ist. And what we do, und was wir tun, is what God does. Ist das, was Gott tut. We lift our hands, why? Wir heben unsere Hände. Warum? Because we're weird. Weil wir seltsam sind. Or because God says to. Oder weil Gott das so sagt. It's such a weird church. They lift their hands. So eine seltsame Gemeinde, die heben ihre Hände. But the same person will go to a hockey game tomorrow. Die gleiche Person wird zu einem Hockeyspiel gehen. And jump up and say, yeah, yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja. They'll go to a soccer game on Tuesday. Und am Dienstag zu einem Fußballspiel. And they'll be jumping around, going, yeah, yeah, yeah. Und dann sind sie in Swing, sagen, ja, ja, ja, ja, komm. And then they come to our church and they say, what strange people. They lift their hands. Und kommen sie am Sonntag in uns in die Gemeinde und sagen, die sind aber seltsam. Die heben ihre Hände. Maybe we're cool. Vielleicht sind wir cool. And you're weird. Maybe du bist we're seltsam. Cool. Because this is what we do everywhere we go. Denn das machen wir ja, egal wo wir hingehen. What do you do when you're excited? Was machst du, wenn du begeistert bist? You lift your hands. Du hebst die Hand. What's so weird about that? Doing was daran so seltsam? What's so strange about that? Was daran so seltsam? When someone says that, wenn jemand das sagt, you say, you know, that's in the Bible. Weißt du, schau mal, das findest du in der Bibel. Really? Wirklich? If you bring a guest, wenn du einen Gast bringst, and they say, is that the priest? Ist das der Priester? No, he's a pastor. Nein, der Pastor. Well, where is his robe? Wo ist da sein Gewand? Wo ist da seine Krawatte? This is your answer. Da kommt die Antwort. We're out of the box. Wir sind nicht in der Kiste. We're out of the box. We're out of the box. Wir sind nicht in der Kiste, wir sind draußen. Show me in the scripture where it says I should wear a tie and I'll wear one. Zeig mir die Schriftstelle, wo es heißt, dass ich eine Krawatte tragen müsste. Excuse me, I don't want to offend you. Entschuldigung, ich möchte dich nicht beleidigen. Electric guitar in church? Eine elektrische Gitarre in der Kirche? Read the Psalms. Lies die Psalmen. Read the Psalms. Lies die Psalmen. With cymbals. Mit Zimbeln. Every kind of instrument that they had, they were worshiping God. Und allen Instrumenten, die sie nur finden konnten, haben sie Gott angebetet. And this is how Jesus got out of the box. He was never in a box. Und so war Jesus nicht in seiner Kiste drin. Er war immer nur draußen. Jesus ate. He was plucking corn and doing good deeds on the Sabbath. Jesus zupfte Ehren ab Und er vollbrachte gute Taten am Sabbat. In Matthew chapter 12. Matthäus Kapitel 12. And the Pharisees were like, look at him. He's going to do some work. Schau dir den an. Der macht der Arbeit am Sabbat. And Jesus looked at them, took some corn and went. Jesus schaut sie nur an und sagt, okay, hier. Yeah. And they said, you're working on the Sabbath. Du arbeitest am Sabbat. And you know what he did? Wisst ihr, was er tat? He said, haven't you ever read? Habt ihr das nie gelesen? He made reference right to the scripture. Er hat sich direkt auf die Schrift bezogen. The more we know about Christ and the Bible, the more free we will be. Je mehr wir über Christus wissen aus der Schrift, umso freier werden wir sein. Religious people who seem to be spiritual, religiöse Leute, die da geistig zu sein scheinen, they don't know the Bible. Sie kennen die Bibel nicht. They know places in the Bible. Sie kennen da vielleicht ein paar Stellen in der Bibel, where they protect their box. Womit sie da ihre Kiste irgendwie beschützen können. But trust me, I have talked to people who are religious. Aber vertraut mir, ich habe zu so vielen Leuten gesprochen, die religiös sind. And can say, I know the Bible, Matthew, Mark, and Luke, and John. Ich kenne da die Bibel, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. They know a few verses. Sie kennen ein paar Verse. But they don't meditate day and night on the word. Aber sie sehnen nicht Tag und Nacht über dem Wort nach. And this sets us free. Denn das ist doch das, was uns freisetzt. Jesus was the friend of sinners. Jesus war der Freund von Sündern. He was the friend of people. Er war der Freund von Menschen. Our highest value as a church. Unser höchster Wert als Gemeinde is love for people. Ist einfach die Liebe für Menschen. We value the welfare of people. Wir achten einfach das Wohlergehen von anderen Menschen, von Leuten hoch. If you see some, like, what's that guy who sings on the piano? The guy, not Billy Joel, the other guy. Elton John, right? You see Elton John on TV, you know. Elton John im Fernsehen. I saw him on an interview with his boyfriend, you know. Ich sah ihn im Interview mit seinem Freund. That's gross. Das ist ja widerlich. Well, he's a person. Nein, er ist eine Person. God loves the guy. Und Gott liebt. God loves him. Why are we so weird? Warum sind wir so seltsam? Jesus was not weird. Jesus war nicht seltsam. He was a person that people wanted to be with. Er war eine Person, mit den anderen Menschen zusammen sein when wollten. When Jesus found Matthew. Als Jesus Matthäus fand. Matthew was a tax collector. War er ein Steuereintreiber. He was a traitor to the country. Er war jemand, der das Land auch verriet. That means he worked for the Romans to make money off the Jews. Der arbeitete für die Römer, um da Geld einzutreiben von den Juden. And the Lord came to his table. Der Herr kam zu ihm zum Tisch. Looked at him. Schaut ihn an. Said, you. Du. Follow me. Folge mir nach. And he just got up and followed. Was macht er? Er steht auf und this geht person ihm nach. That everybody hated. Diese Person, die eigentlich von jedem gehasst is wurde, now one of the 12. Der ist jetzt einer von den Zwölfen. And then it says that Matthew threw this, he throws this party. Und dann der Matthäus, er schmeißt diese Party. And he invites the 12. Und er ladet auch die 12 ein. And it says in Mark 12, Mark 2, I want to read it. We got to read this. It's so das cool. Müssen wir lesen. Okay, we got to read something tonight. Someone's going to say, you didn't read the Bible, you just quoted it. All right. All right, I'll just be in your little box for a moment. Okay, watch this. Okay, Mark chapter 2. Markus Kapitel 2. Verse 15. Later, Levi, who's Matthew, invited Jesus and his disciples to his home as dinner guests, along with many, many tax collectors. Und es geschieht, dass er in seinem Hause zu Tisch lag und viele Zöllner und Sünder lag mit Jesus seinen Jüngern zu Tisch. And other disreputable sinners. Und andere einfach Sünder ohne jede Reputation. Like, yeah, people had no reputation in society. Leute, die einfach überhaupt kein Ansehen in der Gesellschaft this genossen. This is the New Living Translation. Neue lebendige Übersetzung im Englischen. There were many people of this kind among Jesus's followers. Und viele von solchen Leuten waren den Nachfolgern Jesu. What is he doing? Was macht er da? Who are his followers? da diese, die ihnen danach folgen. Why doesn't he come to us, the religious people, and choose followers? Warum kommt er nicht zu uns, die wir religiös sind, und sucht seine Nachfolger? We are the righteous people. Sind wir nicht die Gerechten? We are the important people. Sind wir denn nicht die wichtigen Leute? We are the holy people. Wir sind doch die heiligen Leute. But he was outside the box. Er war aber ganz außerhalb dieser Schachtel. He was listening to his father. Er hörte auf seinen Vater. He was doing something that was blowing everybody's mind. Und er tat etwas, was allen Leuten den Verstand raubte, was wir sahen. The people loved him. Aber die Menschen, sie liebten ihn. Do people love when they come to our church? Lieben es die Menschen, wenn sie bei uns in die Gemeinde kommen? Or do they come in contact with some of us and think that guy was weird? Oder kommen sie in Kontakt mit einigen von uns und denken sie, der war doch ein bisschen seltsam. Of course we know what we believe. Natürlich wissen wir, was wir glauben. I know what I believe. Ich weiß, was ich glaube. I love to be around people. Aber ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. Who need to know God and just be their friend. Die einfach Gott kennenlernen müssen und einfach ihr Freund sein müssen. And as God leads, und wie Gott führt, you lead them to Christ. Führst du sie zu Christus. That's the kind of church I want to be. Und das ist die Art von Gemeinde, and die ich sein kind möchte. Of church we are. Und das ist die Art von Gemeinde, die wir sind. But can you picture a motorcycle gang coming to church one day? Könnt ihr euch das vorstellen, dass vielleicht eine ganze Gang von Motorradfahrern hier zur Gemeinde kommt? That's why I got my motorcycle. Ich habe jetzt ein Motorrad. I'm telling you, ich sage euch, I parked euch, my motorcycle in front of my house. Ich habe mein Motorrad direkt vor dem Haus geparkt. And it didn't take long before someone parked right next to me. Es hat lange gebraucht, bis sich dann jemand direkt daneben. There's a person who's parking their bike every time they see mine. They park their bike next to it. Da gibt es eine Person, immer wenn sie dann mein Motorrad sehen, kommt ihres direkt daneben. Do you know why? Wisst ihr warum? Do you know why? Wisst ihr warum? I tell you why. Ich sag euch warum. Because my motorcycle is cool. Ganz einfach, weil mein Motorrad cool it's cooler than the other one. It definitely is cooler. Es ist ganz sicher cooler. And this person just like identification, man. I got to park next to this cool bike. Mit dem muss ich mich identifizieren. Schau dir das an, mal. Was für eine Maschine. Why do we want to be weird people? Warum wollen wir da seltsame Leute sein? We throw everything away. Wir werfen alles weg. Well, we don't want to be like the world. They've got good music. We better have bad music. Wir wollen doch nicht so wie die Welt sein. Die haben gute Musik. Lass uns lieber schlechte Musik haben. The world likes color, so we should look drabby. Die Welt liebt Farben. Wir sollten vielleicht eher ein bisschen grau und unscheinbar ausschauen. Don't look beautiful if you can. Schau nicht schön aus, wenn es denn möglich ist. I shouldn't have said that. Sorry about that. Entschuldigung. Take that back. Das nehmen wir zurück. Don't look as beautiful as you can. It's better. Schau nicht so schön aus, wie du ausschauen kannst. Because someone might think you're in the world. Weil es könnte jemand denken, dass du in der Welt bist. This is the Gospel of John. Das ist Johannes Evangelium. Jesus was his father's son. Jesus war der Sohn des Vaters. He was a king. Er war König. A servant. Diener. A friend. Freund. But most of all. Aber mehr als alles andere war er his father's son. Der Sohn seines Vaters. And that's who he lived to please. Und so hat er gelebt, um nämlich ihm zu gefallen. And you are your father's son. Und du bist auch der Sohn deines Vaters. You are your father's daughter. Du bist die Tochter deines Vaters. And that's the only person that matters in the world to please. Und das ist die einzige Person in der ganzen Welt, die überhaupt eine Rolle spielt, wenn es darum geht, wie mich gefalle. The worst boxes to be in. Denn eines der schlimmsten Kisten, in denen man da gezwängt sein kann, ist die. Is the box of fearing men. Diese Kiste der Menschenfurcht. A man-pleaser. Jemand, der nur versucht, menschengefällig zu handeln. John chapter 12, Johannes Kapitel 12. That many of the Pharisees believed in Jesus. Viele von den Pharisäern, sie glaubten ja an Jesus. They knew he was the Christ. Sie wussten, dass er der Christus but ist. But they were afraid to say it. Aber sie hatten Angst davor, es auszusprechen, because they didn't want to be put out of the synagogue. Weil sie nicht aus der Synagoge gestoßen werden wollten. And it says, because they loved the praises of men. Denn sie liebten den Lob der Menschen mehr. More than the praises of God. Als den Lob Gottes. But Jesus was his father's son. Aber Jesus war ganz der Sohn seines Vaters. Son of God. Sohn Gottes. The King of Kings. König der Könige. The servant of all. Diener aller. The friend of sinners. Freund der Sünder. And the Son of God. Und Sohn Gottes. And everything was created through him. Und alles war ja durch ihn geschaffen. In John chapter 1. Johannes Kapitel 1. In the beginning was the Word. Am Anfang war das Wort. And the Word was with God. Und das Wort war bei Gott. And the Word was God. Und das Wort war Gott. And all things were created through him. Und alle Dinge sind durch ihn geschaffen. And there's nothing that exists that was not created through him. Und da gibt es nicht eines, das existiert, was nicht durch ihn geschaffen wurde. God created us. Gott hat uns geschaffen. We did not evolve. Wir sind da nicht durch Evolution entstanden. My father is not a monkey. Mein Vater ist kein Affe. God created us. Gott hat uns geschaffen. You can check the genealogy all the way back to Adam in Luke chapter 3. In Lukas Kapitel 3 kannst du dir das anschauen, das Geschlechtsregister, das geht zurück bis auf Adam. But people won't step out of the box of the fear of men. Aber Menschen steigen nicht heraus aus dieser Kiste, praktisch dieser Menschenfurcht. And if you don't, you'll never discover your passion. Und wenn du nicht aus deiner Schachtel heraussteigst, wirst du nie deine Leidenschaft entdecken. The essence of our passion, die Essenz, das Wesentliche in unserer Leidenschaft, is people. Sind andere Menschen. Jesus came to seek and to save the lost. Jesus kam, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. It's the Abrahamic covenant. Es ist der abrahamitische Bund. I will bless you, ich werde dich segnen, and you will be a blessing to many. Sodass du ein Segen für viele sein kannst. Do you want to be a historical church? Wollt ihr eine historische Gemeinde sein? Do you want to be a church that in 100 years people look back and they say? Wollt ihr eine Gemeinde sein, wo die Menschen vielleicht in 100 Jahren einmal zurückschauen und sagen, that church affected this country. Wow, diese Gemeinde, die hat eine Einwirkung gehabt auf das ganze It Land. Will never happen. Aber das wird nie geschehen. Unless we're out of the box. Es sei denn, dass wir einfach aus unserer Schachtel heraustreten. So just get used to thinking that. Und gewöhnt euch einfach daran. Wenn ich eines Tages mal direkt hier rauf fahre mit dem Motorrad. Ich habe von einem Pastor gehört, der das gemacht hat in Amerika. He drove his Harley Davidson right up on the platform. Hat seine Harley Davidson mitten reingenommen in den Gottesdienst. He got auf die Bühne. He got off his Harley. Runtergestiegen von der Harley. And he preached a message on being wild at heart. Und hat eine Botschaft gepredigt darüber, wild im Herzen zu sein. That's the kind of church I want to be a part of. Das ist die Art von Gemeinde, die ich da haben möchte. Amen. Amen. Amen. What time is it? Okay. Let's close. Lass uns abschließen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute hier. And you've never given your heart to God. Und hast dein Herz nie Gott gegeben. It just comes through a simple prayer of faith. Es geschieht einfach durch ein ganz einfaches Gebet des Glaubens. Something like this. Vielleicht so. And you can pray with me. Und du kannst mit mir beten. God in heaven. Gott im Himmel. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. You sound really cool. Das klingt wirklich super. Kind of person I want to know. Diese Person, die ich kennenlernen möchte. Humble. Demütig. A friend. Ein Freund. A provider. Ein Versorger. Dear God, come into my life. Lieber Gott, komm in mein Leben. Wash me of all my mistakes. Wasch mich rein von all meinen Fehlern. All the guilt in my heart. All die Schuld in meinem Herzen. Cleanse me. Reinige mich. Through the sacrifice of Jesus. Durch das Opfer Jesu. The Lamb of God. Das Lamm Gottes. Just say these words quietly. Sprich einfach diese Worte still aus für dich. God, come into my life. Gott, komm in mein Leben. Just say those words. God, come into my life. Sprich es aus. Through Jesus, please. Durch Jesus, bitte. Open my eyes. Öffne mir die Augen. Speak to me. Und sprich zu mir. I want to know you. Ich möchte dich kennenlernen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Just spend a moment with God. Nimm einen Moment Zeit mit Gott. Just think about how cool God is. Denk mal nach, wie cool er ist. Kind of person you want to be with. Die Art von Person, mit der du gerne Gemeinschaft hast. For all of eternity. Für alle Ewigkeit.